Es ist 21 Uhr. Radio Duisburg, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Abend. Das Wetter noch oft sonnig, in der Nacht nass. Spanischer Lokführer angeklagt. Dortmund trifft im Supercup. Nach dem Zugunglück in Spanien ist der Lokführer angeklagt worden. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Durch den Zugunfall kamen 78 Menschen ums Leben. Ein Polizeiwagen und eine Zivilstreife brachten den Lokführer heute Nachmittag vom Krankenhaus in ein Polizeirevier in Santiago de Compostela. Francisco José Garzón gilt als Hauptverantwortlicher des tragischen Zugunglücks. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bisher hat der Mann jede Aussage verweigert. Und so bleibt die große Frage, warum ein erfahrener Lokführer wie er, der die Strecke gut kannte, mit extrem überhöhter Geschwindigkeit mit 190 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 in diese Kurve fuhr. Am Montag wird der Opfer der Tragödie in der Kathedrale von Santiago de Compostela mit einer offiziellen Trauerfeier gedacht. Julia Macher, Spanien. EU-Parlamentspräsident Schulz hat die ägyptischen Sicherheitskräfte kritisiert. Er bedauere, dass es die Sicherheitskräfte vergangene Nacht versäumt haben, das Leben so vieler Ägypter zu schützen, sagte er in Brüssel. Das französische Außenministerium forderte außerdem ein Ende der Gewalt auf beiden Seiten. In der Nacht und am Morgen hatte es heftige Auseinandersetzungen zwischen der Militärregierung und den Anhängern des abgesetzten Präsidenten Morsi gegeben. Nach unterschiedlichen Angaben kamen zwischen 38 und 120 Menschen ums Leben. Israel will offenbar rund 100 Palästinenser freilassen. Es handle sich um Gefangene, die vor mehr als 20 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, meldet Radio Israel. Die Freilassung gilt als eine der Bedingungen, um neue Friedensgespräche mit den Palästinensern zu führen. Das israelische Kabinett soll morgen darüber entscheiden. Sollte es doch noch ein Nein geben, drohen die Friedensgespräche am Dienstag in Washington zu platzen. Es wäre das erste Mal seit mehr als 3 Jahren, dass beide Seiten wieder über einen Frieden verhandeln. Borussia Dortmund und der FC Bayern München kämpfen zurzeit um den ersten Titel der Saison. In Dortmund geht es um den Supercup. Der BVB führt seit der 6. Minute mit 1:0 durch Marco Reus. Und wir schauen noch auf die zweite Bundesliga. Im ersten Samstagsspiel gewann Erzgebirge Aue mit 1:0 gegen Sandhausen. Der Karlsruher SC und St. Pauli trennten sich 0:0 unentschieden. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Das Wetter. Aus Frankreich ziehen neue Gewitter zu uns. Im Laufe der Nacht kann es also wieder Gewitter und Starkregen geben. Die Temperaturen sinken dabei auf 22 bis 18 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft. Schon früh sind Schauer und Gewitter drin. Die Sonne kommt aber auch immer mal durch. Dabei bekommen wir dann 25 bis 30 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A3 Köln Richtung Frankfurt. Zwischen dem Kreuz Bonn-Siegburg und Siebengebirge Gefahr durch LKW-Reifenteile auf der Fahrbahn. Dann Staus A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal. Zwischen Bochum Riemke und Gerthe 4 Kilometer und die 46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen dem Kreuz Wuppertal Nord und Oberbarm 3 Kilometer Stau. Gute Fahrt. Radio Duisburg am Wochenende. Mit Insa Löhn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon für die nächsten Traumpaar-Spekulationen reicht, aber Ellie Goulding steht ganz offensichtlich auf Bruno Mars. Die spielt momentan im Vorprogramm auf seiner Tour durch Nordamerika und sie sagte in einem Interview, er sei cool, er sei romantisch und äußerst sinnlich. Ja, und sie ist ja auch eine ganz süße, ne? Vielleicht geht da ja was. Wir bringen die beiden auf jeden Fall im besten Mix schon mal zusammen. Bruno Mars gleich für sie Locked Out of Heaven und das ist Ellie Goulding mit Lights. Ich wünsche ein schönes Wochenende. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. Lokalradio. Der beste Mix. Für die Party fertig machen. Dann Sakoduro war das für sie, 10 nach 9. Bruno Mars ist ja ziemlich busy gerade. Im Moment tourt er ja mit Ellie Goulding durch Nordamerika. Das heißt, jede Nacht ist er in einer anderen Stadt. Er schläft ständig in Hotels und kommt natürlich nicht so oft nach Hause. Dabei hat er ja so ein schönes Zuhause, ne? Er kommt ja aus Hawaii. Quasi hat er da im Paradies gelebt. Und als er kürzlich bei uns zum Interview war, da haben wir ihn gefragt, ob er das eigentlich nicht total vermisst, wenn er so viel unterwegs ist. When you grow up on the beach and stuff, you definitely miss it. Wenn du am Strand groß wirst, klar, dann vermisst man das schon. Aber ich würde für nichts in der Welt tauschen wollen und will genau das machen, was ich gerade tue. Ich kann meine eigene Musik schreiben, performen, reise an Orte wie eben Deutschland, kann in großen Shows auftreten und hoffentlich viele Konzerte geben. Das ist spannend. Genau das will ich. I'm excited. I'm just excited about all that. Dann kann er ja sein Strandhäuschen an uns abgeben. Da hätte ich persönlich überhaupt nichts gegen. Auf einer schönen Liege direkt am Strand liegen, aufs Meer schauen, Gläschen Wein in der Hand, Sonnenuntergang. Ach ja, Wir träumen ein bisschen von Hawaii mit Bruno Mars und Locked Out of Heaven, der beste Mix. Und das Beste von heute. Neu bei uns. Robin Thicke, Bloodline. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. Oh, boot. Yeah, I had a big machine bad ear. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're dread casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I. Pull the far side, let you pad me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I dare watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can review, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused, dip pimp. Just go ahead now. And if you want to call that baby, just go ahead now. Radio Duisburg. If I go hard, let me tell you that it's worth it. Play the right cards, I ain't afraid to work it. Brush them right off when they say I don't deserve it. Hang on to my heart, you keep my fire burning. Hey. Oh, it feels so crazy when you scream my name. Love it when you rock me over every day. When I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. The heat, 'cause the drama ain't important. Let them all talk, talk. I'ma just ignore it. Hang on to my heart. You keep me moving forward. Hey! Oh, it feels so crazy when you scream my name. Yeah. Love it when you rock me over every day. Yeah. When I think about it, I could go insane. Yeah. Here we are, it's beautiful. I'm blown away. Yeah. If this is a dream. Und das Beste von heute. Der beste Mix. Watch and learn. I won't show you twice. Head to goes like this. Tell me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you. The moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Wir werfen schnell einen Blick auf die Straßen. NRW Verkehr. Vorsicht bitte, auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Bonn-Siegburg und dem Siegengebirge. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, da liegen LKW-Reifenteile. Vorsicht auch auf der A59 Köln Richtung Bonn zwischen dem Dreieck Köln-Porz und dem Flughafen Köln-Bonn. Da lese ich gerade, dass die Hindernisse beseitigt wurden. Wunderbar. Die Staus A1, Kölner Ring, Köln Richtung Euskirchen, zwischen Köln-Böcklemünd und Köln-Löwenich. 2 Kilometer Stau. A43, Recklinghausen Richtung Wuppertal, zwischen Bochum-Riemke und Bochum-Gerte, 3 Kilometer. Und A46, Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Kreuz-Wuppertal-Nord und Wuppertal-Oberbarm, 3 Kilometer Stau. Ende dieser Welt, am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen. Ein U-Boot holt uns dann hier raus und du bist der Kapitän. Von heute. Lokalradio. Der beste Mix. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clenched shut jaw. I've got another headache again tonight. Go! I think I finally had enough. I think I. One Last Kiss um kurz nach 9:30. Zu ihr muss man ja einfach mal sagen, das ist eine richtig coole und einfach auch nicht so abgehoben wie andere Stars. Das ist Pink selbst auch total wichtig. In einer australischen Zeitschrift hat sie kürzlich gesagt, dass ihr Leben sich durch den Erfolg auch gar nicht so sehr verändert habe. Sie kann zwar auf diese ganzen Paparazzis verzichten, die ihr ständig hinterherlaufen, aber sie hat eben nicht dieses "Ich bin ein verdammter Rockstar, ich bin wichtig" Ding in sich. Das ist sehr sympathisch. Für sie gibt es gleich einen Kulthit aus der Punkrock-Ecke. Ich freue mich schon den ganzen Abend drauf. Von Green Days drittem Studioalbum Nuki von 1994, Basket Case. Gleich für sie im besten Mix. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg, der beste Mix. Black mask, black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it. Black suits, white shirts, black glasses with a matching tag. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Yeah, mover, shaker, hoacher, barrier border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pits saw a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb?

wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on the silver way, past the black where the sirens sing. Warm me up in the Nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm Beste von heute. Der beste Mix. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh. I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Es ist 22 Uhr.